Lektion 1 im Alltag. Grüß dich, Samira. Hallo, Charlotte. Das ist Diego Sanchez. Guten Tag, Diego. Charlotte, das ist Huang Li Hua. Aber der Vorname ist Li Hua. Guten Tag. Ich heiße Kada. Ishtvan Kada. Ich lerne auch Deutsch.